meist teure Knoten. Fahrt über das Wasser, stürmt über das Land und steckt ihre Tempel in Brand. Der frohe, klare Ruf von Fjord zu Fjord. Heio, lässt der Sturmwind auf der schweren Fahrt von Nord. Peitschen, Bogen und Brechen am eisernen Bug. Stolz segelt der Wikinger zu. Gegen Tronjas feines Heer trinkt der Freiheitsruf über das blaue Meer. Eo, Nordlands Fahnen in den weißen Sand gestellt. Eo, es beginnt der Kampf um unsere Licht. Und der Drache vor unseren Füßen liegt. Bis in Nordland das klare und schöne gesiegt. Und der Drache vor unseren Füßen liegt.